Was ist die Lüge? Die Lüge ist eine Sünde, die darin besteht, dass man in Worten oder Handlungen etwas als wahr oder falsch behauptet, von dem man glaubt, dass es nicht so ist. Also das, was man von sich gibt, durch Worte oder durchaus auch durch Handlungen, nicht dem entspricht, was man innerlich glaubt, was wahr ist. Ja. Oder falsch, je nachdem. Das war die äußere Handlung, wo das Wort stimmt mit dem überein, was man als wahr oder falsch, je nachdem, ansieht.